So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich das noch kann. Das ist nämlich gar nicht mehr so klar. Ich habe das nämlich irgendwie seit Oktober nicht mehr gemacht. Wenn meine Sache nämlich irgendwie 3 Monate nicht mehr macht. Im Oktober war die letzte, November, Dezember, Januar, 4 Monate. Und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ja, hier geht's auch mal weiter. Ich bin der Nerd heute in einer schönen Solo-Comic-Sendung, die es hier schon ewig nicht mehr gegeben hat. Warum wir hier uns noch Comic-Podcast nennen, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Thema, was hier so ein bisschen unter die Räder geraten ist, möchte ich sagen. Was vor allem an Zeitmanagement-Problemen und an anderen Projekten lag. Ich habe auch ein bisschen Pause gemacht und dazu ist eben auch gekommen, dass in der Zwischenzeit auch viele Dinge passiert sind, die mich so ein bisschen daran gehindert haben, eine Solo-Sendung aufzunehmen. Also natürlich die Gala, die ihr dann hoffentlich zu Weihnachten gehört habt, die ist ja dann irgendwie eine Woche vor Weihnachten erschienen. Dann haben wir im Januar relativ, also verhältnismäßig spontan auch am Japanuary teilgenommen, was mit 8 Sendungen ein sehr üppiges Projekt geworden ist, möchte ich sagen. Es war sehr aufwendig und sehr zeitintensiv. Also Filme gucken und dann auch besprechen ist natürlich dann auch noch so ein Ding. Wir haben in den letzten Wochen eine ganze Menge vorproduziert. Das heißt, da kommt jetzt auch wieder eine ganze Menge auf euch zu. Und ich verspreche, dass es ab demnächst auch wieder regelmäßig eine Comic-Sendung gibt. Ja, ich möchte euch mal eben die Themen vorstellen, bevor ich in die Hausmeisterei gehe. Heute geht's nämlich in einem wunderbaren Comic-Potpourri um Folgendes. Einmal um Walter Mörs, den zweiten Teil der träumenden Bücher. Den ersten Teil haben wir, glaube ich, mal irgendwann besprochen bei der Night of the Pots, glaube ich, beim letzten Mal, genau. Da haben Kathi und ich gemeinsam drüber gesprochen. Wir haben den zweiten Teil inzwischen auch hier vorliegen und der wird gleich besprochen. Dann geht's los, dann geht's weiter. Ja, es geht nicht immer alles los, manchmal sind Sachen auch fest, nicht? Mit Lucky Luke, nämlich dem zweiten Hommageband, Jolly Jumper antwortet nicht. Das ist der zweite, wie gesagt, in dieser Hommage-Reihe, fand ich auch sehr interessant. Dann nach einer kleinen Pause geht's los, alles heute geht los heute irgendwie, weiß auch nicht, was los ist. Alles ist los und alles ist fest, keine Ahnung. Mit Power Rangers Pink. Das ist ein Spin-off, eine Nebenstory der Power Rangers-Serie bei Boom. Da gibt's auch einiges drüber zu erzählen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen der ersten Ausgabe der Liga der deutschen Helden. Oder Liga deutscher Helden, wie heißt das wirklich? Liga deutscher Helden. Da rede ich dann gleich noch ein bisschen drüber. Und als ja so einen kleinen Klassiker in dieser Sendung, Larry Marders Bohnenwelt, den habe ich aus der Bücherei mir ausgeliehen und da rede ich dann gleich ein bisschen drüber. Genau, anfangen möchte ich ein bisschen Hausmeisterei, bevor wir gleich zu den Comics gehen, nämlich möchte ich anfangen mit einer kleinen lieben Audio-Postkarte von der lieben Lara. Liebe Nerd. Ich habe es letztes Mal auch falsch gesagt, ne? Naja, auf jeden Fall, ich schicke dir eine Postkarte aus, was weiß ich, Timbuktu. Du vergisst es ja sowieso wieder. Von einem Land in Europa. Darin fällt aber Timbuktu raus. Oh, Mist. Naja, auf jeden Fall eine Audiopostkarte von einem Ort, den du sowieso gleich wieder vergisst. Hier ist es kalt und es fühlt sich langsam mit Menschen. Und ich bin heute ganz viel Straßenbahn gefahren und ich sitze hier, stehe auf dem Brunnenrand unter einem Baum, dessen Namen ich nicht kenne. Das wäre jetzt eigentlich was ein Fall für Tim, ne, für den Holzfäller. Naja. Und mach mich ganz lächerlich, indem ich einfach ins Leere rede. Aber was ich alles nicht für dich tue, ich schicke dir Audiobuskern von Orten, die du direkt wieder vergisst. Also such dir was aus dieses Mal. Und ganz liebe Grüße aus diesem Ort, wo du dich auch immer herausgesucht hast, von der Lara, der Auslandschweizerin. Ja, danke, liebe Lara. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil so kann ich nicht vergessen, wo du gewesen bist, wenn du es mir gar nicht erst erzählst. Ja, war schön von dir zu hören und ich bin immer so ein bisschen neidisch, wenn sie von ihren Urlaubsreisen erzählt, weil ich wäre, als Jugendlicher oder junger Erwachsener wäre ich gerne einfach mal irgendwo hinweggefahren, aber ich war einfach viel zu faul. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch öfter mal weggefahren. Aber so ein bisschen was von der Welt sehen, das habe ich tatsächlich jetzt erst so ein bisschen in den letzten Jahren geschafft. Und um euch ein bisschen neidisch zu machen, wir fahren demnächst mal über Ostern für ein Wochenende nach Frankreich. Das wird auch spannend. Genau, Frankreich war ich, glaube ich, noch nicht. Nee, Frankreich war ich noch nicht. Das wird schön. Also ich habe die Nachbarländer von Europa schon so ganz ordentlich abgegrast. Da fehlen mir jetzt auch nicht mehr so ganz viele, aber Frankreich habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Das könnte spannend werden. Nun ja, ich möchte noch so ein bisschen so eine Rückschau machen über den Japanuary, der jetzt gelaufen ist. Denn ja, das war ein relativ großes Mammutprojekt. Und Kathi und ich haben auch darüber gesprochen, ob wir das wieder machen wollen. Und das ist so ein, das war einfach extrem aufwendig. Das war so eine Sache, die uns da auch wirklich gestört hat. Also Filme gucken tun wir sowieso. Das Ganze war Kathi gegenüber, hatte ich jetzt was gesagt, auch so ein bisschen zu monothematisch, weil wir eben in den Sendungen, die wir dann auch veröffentlichen wollten, oder für die Sendung, die wir veröffentlichen wollten, eben nur Animes geguckt haben. Wo Kathi dann mal irgendwann sagte, na, sie wird jetzt demnächst auch gern mal wieder einen Film für Erwachsene sehen. Ja, ist die Definitionssache, da waren auch wirklich viele Kinderfilme dabei. Für mich hat sich aber in dieser Zeit, also neben der sowieso schon vorhandenen Faszination für den grundsätzlichen japanischen Film, die ich ja sowieso immer schon hatte, also es gibt, glaube ich, keine Phase in meinem Leben, wo ich nicht gelegentlich auch mal einen japanischen Film geguckt habe. Für mich hat sich da auch so ein bisschen nochmal die Liebe neu erfacht für Animes. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die ich hier auch in diesem Podcast stärker widerspiegeln möchte. Und das ist, ich hätte erst gedacht, okay, ich mache das halt hier im Serienpart dieses Podcastes, wo ich ja hier und da auch mal über eine Trickserie rede oder auch mal für einen einzelnen Film hier ein bisschen was vorbereite. Dann habe ich gedacht, nee, also ja, Trickserien kann man so eben gerade noch irgendwie hier mit reinkriegen, aber Anime ist eben sowas komplett Eigenes. Und in den letzten Monaten habe ich, oder letzten Wochen muss man ja eigentlich eher sagen, also in, ja, also im Januar und dann eben auch so im auslaufenden oder anfangenden, beginnenden Februar, habe ich eben mit den Leuten sehr viel über Anime und japanische Filme geredet. Habe einfach gemerkt, wie sehr mir das Spaß gemacht hat. Und da kommt jetzt demnächst auch mal noch eine weitere Sendung auf euch zu, bei der ich zu Gast bin. Aber ich möchte das regelmäßig machen. Und mein Plan ist tatsächlich ein eigenes, neues Format. Das hat es hier ewig nicht gegeben. Wir haben uns auf die Formate gestützt, die wir hier schon seit immer hatten. Also eben die Comic-Sendung, dann die Nerd-Sendung und auch den König der Podcasts. Und für ein weiteres Format war eigentlich bisher nicht die Zeit. Und das wird sich ändern. Also es wird demnächst ein weiteres, neues Format hier bei Nerd geben, namens Anime at Nerd. Das Ganze werden Einzelbesprechungen von Serienstaffeln sein. Ich bin eben jetzt auch seit Beginn des Jahres intensiv angefangen, wieder Animes zu gucken. Und das macht mir persönlich wahnsinnig Spaß. Ich hätte wirklich einfach auch nicht gedacht, dass es so leicht ist, Animes zu gucken. Im Grunde genommen frei, kostenlos und auch komplett legal. Also nicht, dass ich nicht in der Lage bin, irgendwo irgendwas zu gucken. Das ist schon mir auch bekannt gewesen. Aber wie schnell man eben auch in der Lage ist, plötzlich eine ganze Serie, eine ganze Staffel mal eben so legal auf Crunchyroll zu gucken oder auf Amazon oder auf Netflix oder sonst wo. Das war mir nicht bewusst. Und da habe ich in den letzten paar Wochen also wirklich Akquise betrieben, um zu gucken, wo kann man überhaupt Animes gucken, Serien gucken, Filme gucken und so weiter und so fort. Und das wird definitiv ein Format sein, das euch ab jetzt begleitet. Es werden Einzelbesprechungen sein, also monothematische Sendungen von ungefähr 15 bis 20 Minuten. Das sollte euch dann also auch einmal im Monat dann in dem im Podcatcher begegnen. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also ich habe richtig Bock. Also das ist für mich ein Thema, was mich immer schon begleitet hat. Also ihr könnt in den Japanuary-Sendungen beispielsweise von Komda Hagens in der ersten Einleitungssendung zum Japanuary auch nachhören, was Anime für mich bedeutet und wie interessant ich das auch finde. Und eben auch in den Sendungen, in der einen Sendung, in der ich zu Gast bin, die jetzt demnächst noch kommt, da rede ich eben auch so ein bisschen über meine eigene Herangehensweise an dieses Thema. Und da war für mich einfach klar, okay, ich möchte einfach weiter und noch deutlicher über dieses Thema reden. Und allein durch die Tatsache, dass ich oft das Gefühl habe, mir fehlt eine vierte Sendung im Monat, wird es das demnächst geben. Also rechnet mit der ersten Folge durchaus schon jetzt irgendwann im März, in einem der Sonntage im März wird es da die erste Folge geben. Seid gespannt. Es wird thematische Überschneidungen geben in Nerd, Nerd, Nerd und vielleicht eventuell sogar in der Sendung mit dem Nerd. Es kann also gut sein, dass wir bei Nerd, Nerd, Nerd ein Anime besprechen oder irgendwas Artverwandtes. Das neue Anime-Format soll aber eben, wie gesagt, ein Solo-Format werden. So ein bisschen ein Spin-Off, Anime-Spin-Off von der Sendung mit dem Nerd. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Also ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, wie das wird, ob ihr da Bock drauf habt. Es wird einen eigenen Feed geben. Die Sendungen landen aber auch, wie gewohnt, im Sammelfeed. Also wenn ihr den Nerd-Nerd-Feed abonniert, bekommt ihr einfach immer alles. Also das ist ne, eure Wahl. Wenn ihr nur eins der anderen Formate haben möchtet, dann müsst ihr dann eben auf die kleinen Feeds umwechseln. Aber wie gesagt, den Anime-Feed gibt's dann auch eben auch solo. Oder eben dann die Sendung im kompletten Master-Feed. Genau. Ja, los geht's hier mit den Comic-Besprechungen. Während ich habe das zweite, den zweiten Band von Walter Mörs und Florian Biegels, Die Stadt der träumenden Bücher. Es ist, also ich finde einfach, Comic ist ein geniales Medium, um diese Welt auferstehen zu lassen. Zwar gab es in den Zamonien-Romanen von Walter Mörs immer auch Darstellungen der Figuren in diesen Holzschnitten oder früher dann eben auch so Comic-Illustrationen. Das hat aber doch schon immer so ein bisschen gefehlt, so wie hat der Autor sich das vorgestellt. Und ja, das ist das Sinn von das ist der Sinn von Büchern, dass man sich so ein bisschen das alles selber so ausdenkt und vor Augen führt, das ist schon klar. Aber ein bisschen konkreter hätte man das schon gerne vor Augen gehabt. Und da schafft die Comic-Reihe definitiv Abhilfe. Ich finde den zweiten Teil tatsächlich, also das zweite Abenteuer, den zweiten Teil des Abenteuers von Hildegunst von Mythenmetz, ehrlich gesagt, noch besser als das erste. Und das habe ich besonders an einer Sache festgemacht, nämlich es gibt im Buch eben eine Sequenz, wie Hildegunst in der Höhle der Buchlinge schon angekommen, dann irgendwann auf dieser Bücherbahn durch die Höhle fährt. Und ich habe mich beim Lesen des Buches und auch beim Hören des Hörbuchs ja immer gefragt, wie kann man das visualisieren und geht das in einem Comic überhaupt? Und oder in einem Zeichentrickfilm, ne? Das steht ja immer auch so ein bisschen auf dieser Zeichentrickfilm im Raum. Oder würde das Ganze vielleicht hier auch in diesem Comic, das war so ein bisschen mein Sorgenkind, würde das in diesem Comic überhaupt wirken? Und das ist das beste Beispiel dafür, wie gut die Umsetzung ist. Und ich habe in der ersten Review, die wir gemacht haben zu dem Thema damals gesagt, so ein bisschen fehlt mir so diese sprachliche Witz und auch so dieses Abdriften, diese Mythenmatchen, Abschweifungen, die fehlen mir in dieser Umsetzung und die sind vielleicht auch einfach nicht möglich. Da sehe ich ein und ja, das nimmt der ganzen Sache so ein bisschen auch den Witz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man liest einen, in Anführungszeichen, Mythenmetz-Roman, ne, also Mythenmetz ist der Autor, Walter Mörs dann eben entsprechend oder Übersetzer, man liest einen Mythenmetz-Roman eben genau wegen dieser sprachlichen Finessen und dieser Abschweifungen und diesem ja, dieser Ironie in dieser Situation, diese Ironie eines Autoren, der eigentlich sein Mojo verloren hat, so ein Stück weit. Und das geht hier tatsächlich verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Das ist halt eben auch ein Comic. Und dann ist es ganz klar, dass da bestimmte sprachliche Ergänzungen so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ich bin im Vorfeld gefragt worden, in Hinblick auf den zweiten Band, ob ich das Buch gelesen hätte und ich habe das bejaht und da wurde mir dann zurückgemeldet, na schade, er hätte gerne mal eine Meinung gehabt von jemandem, der die Buchreihe nicht kennt, wie die Umsetzung ist und so weiter und so fort. Mich würde das auch interessieren, also das ist für mich ein Punkt von Adaption, so ein Stück weit, kennt man die Vorlage, wie ist dann die Umsetzung und so weiter und so fort. Ich kann es nicht beurteilen, also ein Stück weit würde ich diese Comic-Geschichte gerne lesen, ohne die Vorlage zu kennen, oder um hinterher dann auch ein Stück weit hingehen zu können, das Buch dazu zu lesen und dann eben dieses viel, viel größere, viel ausführlichere Universum kennenzulernen. Ich finde, als Geschenk für jemanden, der oder die das Zamonien-Universum nicht kennt, ist das hier super geeignet. Habt ihr einen Fantasy-begeisterten Kumpel oder eine Kumpeline, die eben noch nichts vom Zamonien-Roman oder Zamonien-Universum eben kennen, dann verschenkt diese Comics und sagt, ja, lest da mal rein, wenn ihr die Figuren mögt, wenn ihr den Humor mögt, den ganzen Ansatz, dann lest auch die Romane. Und ich glaube, dazu sind diese Comics wunderbar geeignet. Also fixt Leute damit an, wenn ihr Zamonien weiterempfehlen wollt. Aber eben an Comic-begeisterte Leser und Leserinnen. Ich glaube, einen Comic-Neuling wird man auch hiermit überfordern, gerade aus dem Aspekt heraus, dass es oft wirklich Bleiwüsten gibt. Also das hat mich jetzt in diesem zweiten Band doch noch ein bisschen mehr gestört als in dem ersten. Also dass es jetzt wirklich hier zum Teil illustrierte Prosa-Seiten gibt. Und das ist wirklich schade. Und auch so diese Doppelung dessen, was im Text gesagt wird und was im Bild passiert, auch das hat sich nicht ganz ausgemerzt im zweiten Teil. Geblieben ist diese optische Opulenz, die im ersten Band schon da gewesen ist. Man kann sich an den Bildern stundenlang satt sehen, das ist der Hammer. Also das ist wirklich wie eines von diesen Büchern, von diesen Kochbüchern in Zermonien, die man eben lesen kann, hinterher ist man satt. Das ist hier tatsächlich ähnlich. Also das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und so bestimmte Sachen auch visualisiert zu sehen, Dinge, die man vielleicht höchstens in einem eine Illustration von Mörs eben gesehen hat, hier nochmal so ausformuliert zu sehen. Genau, ich will jetzt auch über die Story selber gar nicht viel verraten, weil das müsst ihr einfach selber erleben, wenn ihr die Story sowieso schon kennt. Und dann brauche ich sie nicht wiederholen, dann ist sie redundant. Es ist für einen Zermonien-Fan absolut empfehlenswert. Ist mit, hier steht kein Preis, aber es lag, glaube ich, ungefähr bei 20 Euro, hat Kati gesagt. Jetzt mitgebracht aus der Buchhandlung. Und ich hoffe darauf, dass bestimmte andere Romane auch noch umgesetzt werden. Also eine Umsetzung von Rumo wäre absolut mein absoluter Lieblingswunsch. Und ich glaube, für den Schrecksenmeister, da gibt die Vorlage, glaube ich, nicht genug Action her, dass man das umsetzen könnte. Aber das, also man könnte sich im Grunde genommen durch den kompletten, das komplette Zermonien-Universum durchzeichnen. Das wäre so mein Wunsch. Also weitermachen, mehr veröffentlichen. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Das wird, Das ist fein, also ich mag das. Also das ist auch im zweiten, der zweiten Iteration sehr empfehlenswert, mit Einschränkungen, die ich gerade gesagt habe, wenn ihr darüber hinwegsehen könnt. Also für einen Comic-Enthusiasten wie mich war es, wie gesagt, zum Teil ein bisschen zu prosalastig, aber ansonsten, hey, ne, ein bisschen Schwund ist überall und das ist trotz alledem wirklich empfehlenswert. Holt euch die beiden Bände, wenn ihr sie nicht beide schon habt. Das kann ich absolut empfehlen. Dann geht's weiter mit dem zweiten Band der Lucky Luke Hommage-Reihe. Den ersten habe ich, glaube ich, hier auch besprochen. Der Mann, der Lucky Luke erschoss, hieß der, glaube ich. Und hier geht's also eben auch sofort weiter. Kam, glaube ich, letztes Jahr irgendwann um Weihnachten raus. Da habe ich mir zumindest zugelegt und ich habe es jetzt kürzlich erst gelesen. Ich bin mit meinen Comics derartig im Rückstand, dass es kracht. Text und Zeichnung ist von Guillaume Bouzard, würde ich ihn aussprechen. Bitte korrigiert mich. Normalerweise gibt es so relativ standardmäßige französische Aussprachregeln. Also da kann man eigentlich im Grunde genommen alles gleich aussprechen. Gibt ganz wenig Ausnahmen, soweit ich weiß. Nun ja, was einem sofort auffallen wird, eben auf diesem knallorangischen Cover, ist diese sehr, ja, cartoonige Zeichenweise, die Bouzard eben an den Tag legt. Also mit dieser großen Nase und den schmalen Gesichtern und also das ist ein unverkennbar komplett anderer Zeichenstil, als ihn eben auch aktuell, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, HD, glaube ich, ist der Zeichner aktuell, ne? Ich habe das schnell recherchiert und HD ist richtig. HD, der sehr nah an Mori eben dran auch ist, zeichnerisch, das ist hier komplett anders. Also das ist ein ganz anderer, das ist ein großnasiger Stil und die Figuren, die man aus dem Lucky Luke-Universum natürlich kennt, die hier auftauchen, sehen komplett anders aus. Im Gegensatz zu den Pferden, und es geht auch so ein bisschen um die Pferde in diesem Comic, die sehen relativ realistisch aus dazu. Das ist so ein bisschen so ein Mindfuck, hätte ich fast gesagt. Worum geht's in Jolly Jumper antwortet nicht. Lucky Luke wird auf so eine typische Lucky Luke-Mission geschickt und stellt plötzlich fest, dass er irgendwie so den Draht zu seinem Pferd Jolly Jumper verloren hat. Und das ist ja immer auch in den Zeichentrickfilmen und Katja und ich haben aktuell wieder ein paar Zeichentrickfilme gesehen. Da redet Jolly Jumper ja richtig. Also mit Lippenbewegung, guckt in die Kamera, so ein bisschen so dieser Bruch durch die vierte Wand, der passiert in der Regel durch Jolly Jumper. Und das ist in den Comics oft nicht anders. Also, dass die Pferde sich miteinander unterhalten. Eine direkte Kommunikation zwischen Lucky Luke und Jolly Jumper findet erstmal so augenscheinlich nicht statt, auch wenn Lucky Luke das Pferd öfter mal anspricht und das Pferd auch reagiert. Also es ist in Lucky Luke sein größter Trick beispielsweise. Gut, es ist nicht unbedingt das beste Beispiel. Aber eben auch so, dass das Jolly Jumper eben einen Trick vollführt, den eigentlich Rentenplan ausführen soll, diesen Kartentrick. Und Jolly Jumper ist eigentlich im Grunde genommen eine weitere anthropomorphe Tierpersonen, weitere handelnde Personen eben auch ganz oft. Und ähnlich wie es bei Struppi in den Comics ist, in den Timon und Struppi Comics, man kann Jolly Jumper schon so ein Stück weit seine Art menschliche Intelligenz ansagen. Und das geht hier tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund. Also es ist ein sehr ruhiges Abenteuer, wie ich gefunden habe. Es ist wenig, passiert wenig Action. Das ist so ein bisschen so ein, also noch stärker als der vorherige Band, wo er so erklärt worden ist, warum Lucky Luke nicht mehr raucht. Ist es hier eigentlich eher so ein Ding, so, ja, wie ist eigentlich die Beziehung von Lucky Luke zu so Figuren eben wie den Daltons, oder eben auch seinem eigenen Pferd, und was passiert, wenn diese Beziehung durch irgendetwas gestört ist? Und das fand ich sehr spannend. Es ist zum Teil mir tatsächlich, also an ein, zwei Stellen sehr surreal. Also es gibt so ein, zwei Momente, wo ich so gedacht habe, okay, das passt aber jetzt irgendwie nicht zu Lucky Luke. Und dann ist mir eingefallen, okay, es ist halt auch ein anderer Texter, es ist ein anderer Zeichner. Natürlich passt das vielleicht jetzt im ersten Moment nicht zu Lucky Luke. Es ist vielleicht auch Absicht, dass es ein bisschen anders, ein bisschen fremd wirkt, als das, was man vielleicht aus den regulären Comic-Heften, aus den regulären, ich glaube mittlerweile an die 100 Hefte oder Alben umfassenden Lucky Luke-Welt kennt. Aber es gibt eben auch so diese typischen Gags, so Lucky Luke schießt schneller als sein Schatten und so weiter und so fort. Und es wird eben auch so Momente angespielt, wo Lucky Luke tatsächlich noch ein bisschen anders ausgesehen hat, andere Kleidung getragen hat, und plötzlich erkennen ihn die Leute auch nicht mehr. Also er hat plötzlich seinen roten Pulli an und die Leute sagen, wer ist denn das? Und es gibt eben Comic-Hefte, da trägt er diese Klamotten. Und das ist eben auch so ein bisschen so ein Augenzwinkern so auf dieses, diese Vielseitigkeit, auf die Entwicklung einer Figur, die eine Figur eben auch durchmacht, um dann aber auch später zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Und in der Sekunde, wo man eben Jolly Jumper funktionieren lässt wie ein echtes Pferd, verändert sich damit eben auch so die Dynamik dieser ganzen Geschichte, dieser Zweier-Truppe eben auch. Und am Ende der Geschichte war ich ein kleines bisschen melancholisch, weil man gemerkt hat, oder das ist so meine Deutung der Geschichte, ich will gar nicht sagen, woran ich es festgemacht habe, dass all das, was so außerhalb der vierten Wand um Lucky Luke passiert, vielleicht auch nur in seinem Kopf passiert. Und dass nur er der Meinung ist, er sei dieser super tolle Cowboy-Western-Held und die anderen das vielleicht so gar nicht mitbekommen. Oder naja, es hat mich am Ende so ein bisschen ratlos auch zurückgelassen. Ich finde, diesen Aspekt ist in, wenn das beabsichtigt, vielleicht interpretiere ich es auch falsch oder zu Unrecht, oder vielleicht ist es einfach auch nur meine Interpretation dieser Geschichte. Es hat so ein, ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dieser Geschichte rausgegangen. Es ist wirklich faszinierend. So auch dieses ewige Diskutieren darum, dass Lucky Luke eben schneller als sein Schatten schießt und das eben auch in einem relativ surrealen Moment auch dann gezeigt wird. Und dann auch so dieses, ja, plötzlich kann er dann doch wieder, warum auch immer, mit Jolly Jumper reden, aber eigentlich hat sich gar nichts verändert. Keine Ahnung, weiß man nicht. Ich finde den Band wirklich faszinierend auf sehr, sehr viele, viele, viele Arten, und es ist liebevoll, es ist wirklich eine Hommage. Also man darf das nicht verwechseln mit einer Parodie oder sowas. Es ist nicht irgendwie jetzt, man macht sich hier nicht über Lucky Luke lustig, sondern man greift sich in dieser Reihe wirklich so ein, zwei Aspekte heraus, und kommentiert sie eben auf eine liebevolle, warmherzige Art und Weise. Und das ist das, was dieser Band auch tut. Also ganz große Empfehlung. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Hardcore-Lucky Luke-Fan. Ich bin mit den Filmen aufgewachsen, habe ein paar Comics gelesen von meinem Vater. Bin jetzt nicht der Experte irgendwie. Kenne mich jetzt auch in diesem Comic-Kosmos nicht besonders gut aus. Aber eben durch die Filme bin ich sehr mit dieser Figur verwachsen. Die Trickfilme eben. Und zum Teil auch die Realfilme. Katja und ich haben neulich nochmal über die Realfilme gesprochen. Und da fiel uns eben auch ein, dass unter anderem Terence Hill die Rolle mal gespielt hat, aber eben auch Till Schweiger. Darf man eigentlich nicht drüber nachdenken. Und dass sich da die Figur eben auch immer im Wandel befindet. Und dadurch auch weiterentwickelt wird. Und das ist eigentlich das Schöne. Also ich würd dadurch, dass es eben auch so viele verschiedene verfilmte Ansätze gibt, klassische aus den 60er, 70er Jahren, also diese verschiedenen Serieniterationen, verschiedene Realverfilmungen aus verschiedenen Ländern, verschiedene Hommagebände jetzt eben auch, und ja, da ist auch mal der eine oder andere Parodie dabei oder auch ein anderer Ansatz. Ich finde beispielsweise auch diesen etwas neueren Trickfilm, diesen Go-West-Film, auch nicht so besonders gut. Ne, ist, glaube ich, von Gomor, glaube ich, produziert, die auch Oggi und die Kakerlaken machen, und die treten in dem Film auch gleich noch auf, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel vierte Wand. Also für mich ist Lucky Luke schon eher so dieser Zeichentrick Lucky Luke eben in Serie und Film. Und auch den hat man hier relativ gut getroffen, wie ich finde. Genau, das war der erste Teil meiner Comicreihe und wir hören uns dann gleich nach dieser Musik wieder. Jetzt beginnt unser Tanz im Haus. Jungen, sucht euch ein Mädel aus. Haltet Abstand und passt gut auf. So ein Tanz ist kein Dauerlauf. Jetzt nach links heißt mein Befehl. Und seid lustig und fidel. Hebt die Füße im richtigen Takt und tanzt doch nicht so abgehackt. Jetzt promeniert an mir vorbei. Na, das klappt ja schon einwandfrei. Stramme Haltung, den Kopf zurück. Schaut nach vorne mit klarem Blick. Meine Herren, meine Damen, und nun blickt euch freundlich an. Meine Damen, meine Herren, jetzt verneigt sich Frau und Mann. Achtung, meine Damen, mit den Händen. Achtung, meine Herren, sie vollenden. Jetzt von vorn das Ganze, bitte sehr exakt. Jetzt die Herren mit dem Fuß schön im Takt. Klapp, klapp, klapp. Eins, zwei, drei. Nicht so schlapp. Und nun folgt der zweite Vers. Hören Sie zu, Herr Bürgermeister. Wenn ich sage, hopp, Monsieur, heben Sie Ihre Partnerin ganz behutsam in die Höhe. Bravo, das war fabelhaft. Wollen mal sehen, ob's der Kleine schafft. Nein, er schafft's nicht. Also dann hebt die Dame hoch den Mann. Bitte jetzt mal ein anderes Pärchen. Wollen mal sehen, wer's besser macht. Bravo, Opa, mit 80 Jährchen kannst du das auch, das wär doch gelacht. Weil du dich so hast anstrengen müssen, winkt dir auch ein besonderer Lohn. Du darfst deine Dame küssen, hoffentlich reicht noch die Kondition. Achtung, meine Damen, mit den Händen. Achtung, meine Herren, sie vollenden. Jetzt von vorn das Ganze, bitte sehr exakt. Jetzt die Herren mit dem Fuß schön im Takt. Klapp, klapp, klapp. Eins, zwei, drei. Nicht so schlapp. Und jetzt sind wieder alle dabei. Dreht euch im Kreise, Arm in Arm. Vergesst eure Arbeit, vergesst eure Farm. Setzt euch die Dame auf den Schoß. Na, das geht ja schon tadellos. Du verdammter Bengel, du bist reichlich keck. Nimm den Zuckerstängel und scher dich ganz schnell hier weg. Alle tanzen weiter, schön in Zweierreihen. Meine Herren jetzt aufgestammt mit den Beinen. Hier geht's weiter mit meinem Superheldenblog, meinem kleinen. Auch das soll hier weiterhin Thema sein. Ich bin, ich glaube, seit Erstausstrahlung auf RTL Fan der Power Rangers. Das ist, ich weiß es nicht, man kann das nicht beschreiben. Das war einfach ein Medienereignis, ein Event damals. Also wie eben diese, damals wussten wir das nicht, diese japanische Serie dann plötzlich ins deutsche Fernsehen kam, über den Umweg über Amerika. Und einfach Superhelden für uns auch neu definiert hat. Das war eine Art von Superheld, die kannten wir hier nicht. Wir kannten Superman, wir kannten Spider-Man, aber das war es halt auch. Also diesen japanischen Tokusatsu-Superhelden, dieses Konzeptes mit diesen Kriegern in Motorradhelmen und riesigen Robotern, das kannten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war mega cool. Und das hat mich natürlich in den 90ern als Steppke damals morgens auf RTL oder sowas mega abgeholt. Und das ist bis heute so geblieben. Ich habe lange die Boom-Comics auch gelesen, bestimmt so anderthalb Jahre oder sowas, bin dann aber irgendwann auch aus der Serie rausgefallen, unter anderem wegen des Umzuges und der nicht mehr so, ja, dauerhaft verfügbaren Comic-Hefte. Ich müsste halt über Esslingen, über die Sammlerecke irgendwie meine Comics beziehen. Da habe ich auch in der Zeit, wo ich hier in Stuttgart wohne, nicht rausfinden können, wie das geht und habe gesagt, nee, dann warte ich auf den nächsten Umzug, der jetzt demnächst auch ansteht tatsächlich und fange dann an, meine Lücken zu schließen. Hatte aber auch das Gefühl, dass die Comic Power Rangers ein Stück weit auserzählt gewesen sind. Die Serie läuft noch und es gibt, glaube ich, mittlerweile so die zweite oder dritte Spin-off-Serie. Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, wie es da im Moment aussieht. Muss auch tatsächlich gestehen, dass ich so ein bisschen aus diesem ganzen Trott rausgefallen bin. Was ich auch wieder ändern möchte, das ist ein erster Schritt in diese Richtung. Ja. Aber ich glaube, ein wichtiger erster Schritt war, mir auch kurz nach Weihnachten Mighty Morphin Power Rangers Pink zu holen. Da hatte ich bei US-Release das erste Heft schon von gelesen und war richtig begeistert und habe gesagt, nee, ich warte auf den Sammelband, ich möchte es gesammelt im Regal stehen haben und habe es dann, wie es bei mir so oft ist, komplett aus den Augen verloren, bis wir dann irgendwann mal an einem Bahnhofs, einer Bahnhofsbuchhandlung vorbeigelaufen sind und ich gesagt habe, auch ich werfe mal einen Blick in die Comicabteilung, wollte eben auch so ein bisschen aufholen und habe mir dann eben den Sammelband von Panini geholt, was ich ja normalerweise eigentlich tatsächlich ungern tue. Mir deutsche Comics zu kaufen, weil ich sage, ey, ich lese halt lieber auf der auf Englisch, so wie es eben die AutorInnen auch beabsichtigt haben. Habe ich gesagt, okay, es ist hier gerade, ich hatte gerade auch Geld dafür übrig und habe gesagt, gut, ich möchte jetzt mir diesen Band holen. Und ja, das erste Heft kannte ich schon. Es ist eben ein Solo-Abenteuer, in Anführungszeichen Solo-Abenteuer des pinken Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, Kimberly Hart. Und Kimberly ist für mich aus verschiedenen Gründen, also in all den Jahren auch so ein bisschen eine meiner liebsten Power Rangers geworden. Sie ist ein toughes Mädchen, also das sind ja Jugendliche, auch wenn sie, glaube ich, bei Dreh der Sendung alle schon über 20 waren, oder annähernd an 20, aber das sind halt eben Kinder auch zum Teil noch. Sie ist tough, sie ist eine Superheldin und sie hat nicht so diesen standardmäßigen Liebes-Arc. Also irgendwann, ja, klar, sie kommt irgendwann in der Serie mit Tommy zusammen. Diese Beziehung löst sich aber eben aus, naja, Castinggründen irgendwann, wie es bei allen langjährigen Serien der Fall ist. Aber Kimberly ist eben so auch aus Gründen des, naja, so First Celebrity Crush so ein bisschen auch immer noch so eine der liebsten Power Rangers vieler damaliger Fans. Und ihr eine eigene Serie zu widmen, fand ich mehr als konsequent. Man hätte die 12 und 50, oder man hätte den 12 und 20. Abgesang auf den Grünen Ranger machen können oder den Roten Ranger feiern können, der in den Serien derartig durchgenudelt wird. Also es gibt immer wieder Crossover-Folgen, wo nur der rote Ranger aus einer alten Staffel auftaucht oder eben auch so diese eine Crossover-Folge, wo 10 verschiedene rote Ranger auftauchen. Ich glaube Forever Red oder sowas. Es gibt eine Forever Green-Folge, aber eben auch eine Forever Red-Folge, wenn ich mich nicht komplett täusche. Wo eben, ich glaube, tatsächlich 10 verschiedene rote Ranger auftreten. Und das ist so ein Ding, in Comicform brauche ich das kein weiteres Mal, das ist nicht nötig. Und sich wirklich auf den pinken Ranger zu konzentrieren. Man hätte auch den gelben Ranger nehmen können, also eben auch Trini. Die ist hier auch drin, muss man dazu sagen. Aber das Ganze eben zu machen, eben mit einem, in Anführungszeichen, weiblich, mit der weiblich besetzten Farbe. Pink ist ja erstmal, in Anführungszeichen, Mädchensache, was totaler Bullshit ist, und das wird hier auch klar. Das Kreativteam ist als AutorInnen Brandon Fletcher und Kelly Thompson, also hier auch wirklich, es ist, man hätte es nicht von besseren Leuten schreiben können. Kelly Thompson hat, glaube ich, mal Jam and the Holograms gemacht. Brandon Fletcher hat Batgirl geschrieben. Ich weiß nichts Falsches sagen. Tini Howard hat noch die letzten 3 Kapitel dann eben geschrieben. ZeichnerInnen sind Danielle Di Nuculo, habe ich gerade hier falsch ausgesprochen. Die Farben kommen von Sarah Stern. Das Lettering von Gianluca Pini. Übersetzt hat Joachim Körber. Und dann gibt's noch in der US-Redaktion, steht hier noch Daphne Plebben, Matthew Levine, Alex Gaylor. Genau. Das Cover ist von Bob Starr, die, ich glaube, Batgirl gezeichnet hat über lange Jahre und lange Zeit. Und es gibt im Backup auch 1.512 Variant-Covers dieser Reihe. Da kann man sich richtig satt sehen. Da sind eben auch Margaret Sauvage mit dabei. Dann, was haben wir hier? Das sind also auch echt bekannte Namen. Stephanie Hans, die ich ja total super finde. Bob Starr nochmal abgebildet. Ich komme auch gleich zur Story, keine Angst, ich blätter mich noch so ein bisschen durch die Variant-Covers, die wirklich großartig sind. Kelsey Beckett, Stacy Lee, also das sind auch wirklich Namen, also die man auch aus dem Superheldenbereich tatsächlich kennt. Was haben wir hier noch? Jen Bartle natürlich, die ist echt wunderbar. Dann gibt's noch, ach, ich mache hier auch nur eine Auswahl. Katie Cook ist mit dabei, habe ich eben noch gesehen. Scott Wade, Katie Cook ist hier. Genau, also es ist auch nur eine Auswahl. Ganz, ganz viele Leute, die hier eben an diesem Projekt für Boom dann eben auch beteiligt waren. Worum geht's? Kimberly ist in Frankreich unterwegs, wohin sie ja, ich glaube, auch innerhalb der Serie schon irgendwie gegangen ist. Und gerät da in einen Angriff von irgendwelchen schurkischen Fischmenschen, die diese Stadt gerade übernehmen wollen und alle BewohnerInnen zu Fischmenschen machen. Und sie wird kontaktiert eben von Zordon und bekommt von Zordon einen Teil ihrer pinken Energie zurück und wird dann wieder zum Pinken Ranger. Allerdings eben nicht zu dem Pinken Ranger, den man aus den Mighty Morphin Power Rangers kennt, sondern zu einem komplett neuen. Und das ist genial. Also es ist ein komplett neues Kostüm, es ist modern. Es ist nicht knall durch und durch pink, sondern es ist so ein bisschen so eine Motorradkluft mit schwarz und mit weiß abgesetzt und so. Es sieht richtig gut aus, eher so V-förmig. Sie hat nicht mehr dieses Röckchen. Der Pinke Ranger ist ja vor allem deswegen die einzige, die eben dieses Röckchen hat, weil auch in Japan eben der Pinke Ranger ein Mädchen war. Und der gelbe Ranger ist in Japan ein Mann. Also in Zoo Ranger, was die Vorlage gewesen ist. Und hier nur im Westen hat man eben eine Frau draus gemacht. Deswegen eben auch in der Staffel nur Kimberly dieses Röckchen trägt. Und auch das hat sie hier nicht mehr. Und das ist sehr angenehm, eben auch zu sehen. Im Laufe der Geschichte kommen noch ein paar Figuren hinzu, die auch Ranger-Kräfte kriegen. Und es bildet sich so ein sehr interessantes Gespann mit Kimberly als Anführerin dieses Teams, mit zwei alten Teammitgliedern, die dann eben auftauchen. Ich glaube, Zack und Trini tauchen auf und zwei neuen Mitgliedern. Und ein Aspekt, den ich besonders schön finde, ist eben, dass es hinterher ein 3-2 Verhältnis von Frauen in dem Team gibt. Und das hat's also weder in Ranger oder in Super Sentai, besser gesagt, nicht gegeben und schon gar nicht in den Power Rangers. Da kann man froh sein, wenn es einen weiblichen Ranger gibt und das war's dann. Und das ist ein wahnsinnig gutes Abenteuer. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Die Kostüme sind neu gestaltet, also eben auch die Power Rangers, die dazukommen, haben neu gestaltete Kostüme. Dadurch, dass sie ein Teil der Kraft von Kimberly eben mitbekommen, haben alle Kostüme irgendwo einen Streifen Pink mit drin. Und das ist richtig, richtig gut. Das sieht auch beim roten Ranger richtig, richtig gut aus. Und macht einfach unheimlich viel Spaß zu lesen. Es ist toll gezeichnet. Das muss man dazu sagen, irgendwann kommt noch Golda mit dazu, der so ein bisschen so einer der Erzschurken der Mighty Morphin Power Rangers gewesen ist. Und es hat eine sehr interessante Dynamik. Einzigen Minuspunkt ist für mich so ein bisschen das sechste Heft, wo man der Meinung gewesen ist, man müsste das originale, aktuell handelnde Team, Power Rangers Team, noch mit in diese Serie mit reinbringen. Das war für mich ein absoluter Downer, wo ich gesagt habe, okay, ihr wart nicht in der Lage, die Hauptstory irgendwie auch sechs Hefte auszuweiten und musste dann auch so dieses Bonus-Ding hineinbringen. Und auch da ist Tommy dann wieder im Mittelpunkt und das ist so mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Sache. Also bis zu dem Punkt hat es sehr viel Spaß gemacht, aber so dieses letzte Kapitel, dieses letzte Heft hätte ich nicht gebraucht. Da war die Geschichte eigentlich zu Ende, alle haben sich verabschiedet und gewunken und dann gab es nochmal dieses letzte Kapitel und ich habe gesagt, nee, das war in dem Maße nicht nötig. Kostet 14,99 auf Deutsch, ist erschienen bei Panini Verlag. Ist eine Empfehlung, nicht nur für Power Rangers Fans, sondern eben auch für Fans von coolen weiblichen Superheldinnen. Und ich glaube nicht, dass man großartig viel Kontakt mit Power Rangers gehabt haben muss, wenn man mal 2-3 Folgen der Mighty Morphin Power Rangers gesehen hat und das Konzept versteht, dann wird das reichen. Also hier wird auch gar nicht so sehr mit diesem Power Rangers Ding gespielt. Man kann es abgeschlossen als Superheldengeschichte lesen und das funktioniert meiner Meinung nach schon so für sich sehr gut. Ist eine absolute Leseempfehlung. Für Power Rangers Fans sowieso. Und ja, lasst euch nicht abschrecken von der Farbe Pink. Das ist halt auch nur eine Farbe. Das ist, ne? Und Kimberly ist einfach nur geil. Also die ist einfach super, macht ihren Job hier super. Die ist von der ersten Seite an ist sie einfach nur cool und geht ihren Weg alleine, bis sie dann irgendwann dieses Team bekommt. Und sie ist auch wirklich die Anführerin, die absolut berechtigte Anführerin dieses Teams und genauso muss das. So wünsche ich mir Geschichten mit weiblichen Helden. Das möchte ich bitte öfter haben und nicht nur irgendwie als Sonderband, sondern bitte macht auch in den großen Franchises. Fangt nicht an, weibliche Figuren in die Heldenkostüme zu stecken und nehmt dann den Leuten das wieder weg. Also bitte nicht nach 3 Jahren Wolverine zurückholen und dann All New Wolverine, also X-23, dieses Kostüm wieder wegzunehmen. Oder auch Thor oder hast du nicht gesehen. Bitte, bitte behalte diese Figuren. Also das ist mein Appell. Das wird keiner von den Leuten hören, aber naja, gut. Das vertane Liebesmüh. Das ist ein bisschen so ein Enthusiasmus auch von Comic-Fans. Im Grunde genommen kann man nichts ändern, aber man weiß eigentlich, wie es richtig geht. Zumindest meint man das. Keine Ahnung. Ach ja. Mein Sorgenkind, diese Sendung. Ich mochte Austrian Superheroes. Sehr, sehr gerne. Ja, die Helden waren oft Kopien amerikanischer Superheldin, aber alle hatten was sehr Eigenes, was sehr Verschrobenes, und die Geschichten, die mit den Figuren erzählt worden sind, waren nicht typisch österreichisch, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Österreicher, aber es war was Eigenes. Es waren Figuren, die eine eigene Herangehensweise hatten. Die Liga Deutscher Helden ist der Versuch, oder ich weiß es nicht, ein Stück weit auch so die Erweiterung dieses Universums. Es spielt im gleichen Universum wie Austrian Superheroes, wie Ash. Und ist aber so ein bisschen so der deutsche Ableger dazu, eben mit deutschen Figuren und all dem. Ich habe von Ash die ersten 4 Hefte gelesen, möchte mir jetzt in, glaube ich, demnächst oder schon erschienenen, ich weiß es gerade gar nicht, Sammelband der zweiten Geschichte eben holen. Bin auf jeden Fall Fan. Ich hatte, glaube ich, 2016 oder sowas, was war das? Ich glaube 2016, wo ich eine Top 5 auch gemacht habe, Austrian Superheroes mit in meiner Top 5, weil mir das so gut gefallen hat. Ich bin von der Redaktion der Liga der Deutschen Helden angesprochen worden, von wegen, hey, wir sind auf der Comic-Con in Dortmund, willst du da nicht auch hinkommen, bla bla, und ich sag, ja, wahrscheinlich komme ich da nicht hin, geht nicht, bla bla bla, und dann hat man mir eben angeboten, mir auch ein Rezensionsexemplar zu schicken. Das heißt, dieses Heft habe ich nicht selber gekauft. Das muss ich dazu sagen, das ist nicht von mir selber gekauft, das habe ich geschenkt bekommen von der Redaktion, und ist eben so, ja, der deutsche Ableger dazu. Was hat mir daran nicht gefallen? Was man in Austrian Superheroes gemacht hat, war Figuren einzuführen. Man hat sich wirklich 4 Hefte lang Zeit genommen, die Mitglieder des Teams nach und nach in dieses Team aufzunehmen, Geschichten mit den Figuren zu erzählen, die Figurenbeziehungen auch klar zu machen. Das wird hier nicht gemacht. Die Figuren, die auf dem Cover sind, werden einem vor die Füße geknallt. Es wird eine Gefahr projiziert mit irgendwelchen spontanen Mutationen, also Menschen werden zu Monstern, mehr oder weniger, und dann werden im Grunde genommen Seite für Seite noch mehr Helden eingeführt. Und das ist einfach ermüdend, das macht keinen Spaß. Die Helden selber sind im Grunde genommen herumlaufende Flaggen, wenn es auch nur regionale Fahnen sind oder Stadtwappen oder irgendwas in der Richtung. Und noch stärker, als es das in Ash der Fall war, sind es Abziehbilder von irgendwelchen Klischees. Ja, die Superhelden in Ash sind auch Klischees und auch so ein bisschen so Parodien oder ein satirischer Blick auf so österreichische Dinge, so eben auch so die Lady Heumark, die eben eine Jahrmarkts-Wrestlerin ist, ne? Aber dabei eben was Besonderes ist, so sie ist der Tank und nicht irgendein Typ oder sowas, ne? Sie ist ein weiblicher Tank, und das hast du halt auch nicht so oft, ne? Bei den Frauen, und das sieht man hier besonders an Lorelei. Und ja, ich habe neulich bei Twitter gelesen, hoffentlich entsteht jetzt nicht wieder so eine Kleiderdebatte. Doch, die entsteht gerade. Weil ich es einfach lächerlich finde, dass, wenn man was Deutsches hinbaut, ein deutsches Superheldenuniversum hinbaut, nach amerikanischem Vorbild, dann auch gleich noch die Fehler kopiert. Nämlich hinzugehen und großbusige Frauen irgendwo ins Bild zu stellen, die nichts anderes können als dicke Titten haben und im Arsch wackeln. Das mehr tut sie nicht. Und ein bisschen mit irgendwelchen Wellen oder sowas herumbeschleudern, ein bisschen Wasser. Sie hat kein Profil. Man sieht auch nichts vom Privatleben. Das passiert in Ash. Also da haben eben Captain Austria, wie er heißt, und das Donauweibchen, was da deren Aquaman-Verschnitt ist. Die haben halt eine persönliche Beziehung zueinander. Die kommt hier in Liga der deutschen Helden, Liga deutscher Helden zwischen den Figuren nicht raus. Das ist bei Ash gesagt, dass mich die Reihe so ein bisschen an die Justice League erinnert, Justice League International erinnert hat. Eben so dieses ein bisschen zusammengewürfelte Team wider Willen. Das hier sind für mich die Avengers. Das ist im ersten Moment vielleicht was Gutes, weil die Avengers als was Gutes gelten, aber das sind alles Schlechte der Avengers in eins gepackt. Ich fand's nicht gut. Ich fand's wirklich nicht gut. Mich hat's nicht abgeholt. Man macht nichts von dem, was Ash gut gemacht hat, macht aber zum Teil die gleichen Fehler, aber eben auch noch mehr Fehler. Also auch so ein bisschen so, dass die Helden, wie gesagt, schon Abziehbilder sind. Es sind unheimlich viele Kästchen drin. Also was mir bei Ash gut gefallen hat, war, dass man die Figuren halt so sein gelassen hat, wie sie sind. Hier wird alles erklärt. Hier gibt's für alles ein Kästchen, überall noch eine Erklärung. Und wenn der kölsche Superheld, dieser Jack, dann hingeht und irgendeine Vokabel benutzt, dann wird die erklärt. Dann wird ein Häkchen dran gemacht und du musst es lesen. Dann, als wüsste ich nicht, wenn der Strüss hier verteilt und dann so Blumensträuße abschießt, dass das ist. Ich kann mir das erklären. Ich weiß nicht, ich bin 33 Jahre alt. Ich war schon mal auf dem Kölner Karneval. So. ich weiß, was Strüsschen sind. Das ist Allgemeinbildung vielleicht zum Teil auch, ne, wenn man in Nordrhein-Westfalen groß geworden ist. Und ich bin schlau genug, das irgendwie in Verbindung zu bringen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen veralbert gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir hat das nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ich lese mal eben das Kreativteam vor. Das bin ich dem Comic noch schuldig. Wo finde ich das denn? Ist nicht auf der ersten Seite zu finden, witzigerweise. Jan Dinter, Martin Frey, der es gezeichnet hat. Martin Frey mag ich. Ich liebe Martin Frey, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich mag Martin Frey vor allem aus den Mad-Heften, die ich früher sehr gerne gelesen habe. Dann Stefan Dinter nochmal in den Inks, Martin Frey, dann Jan Hoffmann, Oliver Kammel, Franz Summer, Andy Paar, Thomas Angels, Eigelsreiter, dann das Lettering von Michael Beck, der Naz hat die zweite Geschichte geschrieben, Gerhard Schlegel hat die zweite Geschichte dann auch gezeichnet und getuscht. Der Dialektcoach von Kölsch war Marc Schmitz, den kennt man von Twitter leider. Dann Harald Havers noch und dann sind noch ein paar andere Leute, die ich schon zum Teil vorgelesen habe. Also der Versuch, das irgendwie in Deutsch zu wiederholen, ist für mich ein bisschen gescheitert. Also ich sehe an diesem Heft nicht, warum ich weiterlesen sollte. Das hätte ein Spin-off sein können für ein Heft. Man hätte das Team gerne auch ins andere Universum holen können. Also dann ist ja ein Universum. Also die Figuren aus Ash treten hier auch kurz einmal auf. Die Zeichnungen sind gut. Da gibt's nichts dran auszusetzen. Das ist Martin Frey, der, glaube ich, Stuttgarter ist. Was ich so ein bisschen toll finde, weil ich auch Stuttgarter bin. Zumindest noch vorübergehend. Der hat gerade auch seine auch hier beworbenen Kommissar Eisele Geschichten am Start. Erscheint Dezember 2017, ist also auch gerade erst erschienen, mehr oder weniger. Was eben so ein Stuttgart-Krimi ist. Was ich ganz witzig finde, dass es eben eine Comic-Serie von Martin Frey gibt, die in Stuttgart spielt. Nicht, dass mir das irgendwas helfen würde, weil ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Nun ja, für mich blieb da leider nicht viel übrig. Tut mir leid. Wie gesagt, ich habe es nicht gekauft, ich habe es geschenkt gekriegt und bin ich nicht böse drum. Das zweite Heft hole ich mir nicht. Also das ist nichts, was mich jetzt irgendwie reizt. Auf der anderen Seite kann ich aber immer noch empfehlen, euch nochmal in Ash reinzulesen. Wenn man mal, ich muss nochmal ein bisschen Kritik üben an dieser Variant-Cover-Nummer. Es gibt von Ash, von Liga der Deutschen Helden tatsächlich ein Variant-Cover von Mahmoud Azra und auch von Ralf König. Das ist toll, dass die Leute ein Variant-Cover machen. Aber genauso wie es in den 90ern gewesen ist, ist das nur in irgendeiner Art und Weise Leute auf dieses Heft locken. Lasst euch nicht einreden, dass ein Variant-Cover von einem Superheldenzeichner aus Amerika oder der in Amerika tätig ist, ein Zeichen für Qualität ist. Das finde ich ganz furchtbar. Die Variant-Cover sind cool. Also ich finde auch dieses Variant-Cover von Ralf König wirklich total witzig. Das sind halt die gleichen Helden, aber eben in diesem großnasigen Unterhosenstil, wie ihn eben Ralf König auch hat. Das ist total toll und es kostet 13 Euro und wenn ihr das Geld ausgeben möchtet, bitte. Aber das ist kein Zeichen von Qualität, wenn ein guter Zeichner das Variant-Cover macht. Für Trachtman haben sie, glaube ich, Neil Adams gekriegt. Wenn du den Leuten Geld gibst, zeichne die Variant-Cover. So, das ist aber für mich nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ich dieses Comic jetzt unbedingt kaufen muss. Das ist für mich eher so ein bisschen so ein, ja, wir wissen nicht, wie wir das sonst machen können. Wir beauftragen einen coolen Zeichner, der für uns das Variant-Cover macht. Vielleicht kaufen es die Leute dann. Und das ist meiner Meinung nach die falsche Art, einen Comic aufzuziehen. Nee. Weiter geht's hier mit meinem Klassiker. Ich glaube, die Rubrik habe ich zweimal gemacht oder sowas. Das ist das Problem mit Rubriken, man bedient sie nicht. Ich habe die Stadtbücherei, die Stadtbibliothek hier in Stuttgart geändert und bin da mal in die Comicabteilung gegangen. Und neben den beiden am Rande jetzt hier erwähnten Schattenspringern von Daniela Streiter, die ich da auch gelesen habe, die mir sehr gut gefallen haben, bin ich auch bei Larry Marders Bohnenwelt hängen geblieben oder Beanworld, wie es heißt. Ich wusste von dem Comic, dass es was sehr Abstraktes ist. Ich glaube, Breedstorm bei den Comic-Cookies hat es besprochen gehabt, damals schon eine ganze Zeit her. Ist auf Deutsch erschienen bei Ventil, im Ventil-Verlag. Ist schon, die Auflage ist von 2011 und sammelt Geschichten aus dem Jahr 84, 85, 86, 87, 88 und 89. Und irgendwie soll noch Material drin sein von 2009 und 2011, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, dass die Comics selber im Jahre 88 irgendwie aufhören. Vielleicht sind auch so Illustrationen oder sowas aus späteren Jahren. Worum geht es in der Bohnenwelt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht verstanden. Zumindest habe ich nicht unbedingt hundertprozentig die Intention des Autorens verstanden, wie man im Deutschunterricht so, was ist die Intention des Autors? Ja, man weiß es nicht. Im Klappentext werden so Interpretationsansätze geliefert, ein Stück weit. Ist die Wohnwelt eine Metapher auf den menschlichen Körper? Was möglich ist? Ist sie eine politische Utopie, was möglich ist, oder ein ökologisches Manifest, Kinderbuch oder Konzeptkunst. Und all diese Aspekte treffen für mich in einzelnen Momenten darauf auch zu. Es geht um eine eigene Welt, also es gibt die sogenannten Bohnen. Das Ganze wird vorne erklärt und selbst mit den Figuren und Glossaren, die hier drin sind und Elementen, habe ich nicht wirklich verstehen können, was hier los ist. Also es gibt den Bohnerich, dann gibt's die Kaulanzer-Armee, dann gibt's den Mr. Spuk, der so ein bisschen der Held dieser ganzen Geschichte ist, dann Professor Gabanzo. So, das sind alles so ganz illustre, witzige Figuren, auch unfassbar sympathisch, von denen man aber auch nicht wirklich versteht, was die eigentlich von einem wollen. Das sind so Inkblots, also so wie man sich so Cartoon-Figuren Anfang der 30er Jahre vorstellt, die im Großteil aus geometrischen Figuren bestehen. Nicht großartig Gesichtsmerkmale haben. Das Ganze ist auch maximal mit ein bisschen Rasterfolie ausgestattet. Nicht großartig koloriert. Das ist alles in Schwarz-Weiß. Und da passieren auch Dinge, die einfach nur in dieser Welt passieren. Die werden von einem großen Baum, der in der Mitte dieser Bohne eben steht, mit Lebensmitteln und mit so einer Art Stoff namens den Stummelspross eben ausgestattet, den die unterirdisch bringen und dann von seltsamen einarmigen Wesen dann eben ja zerkleinern lassen, weil sie selber können sie es nicht. Und das, was eben diese Wesen dann, die Hoipolois heißen sie, glaube ich, dann eben diese zerkleinerten namens Kau, dieses Material nehmen sie dann eben mit nach oben und konsumieren das. Also im Grunde genommen ist das Ganze eine leicht symbiotische Beziehung zwischen beiden Kulturen. Und diese Figuren, also diese Bohnen, entdecken ihre eigene Welt auch. Also in jeder Geschichte dieses Buches entdeckt man die Welt der Bohnen mit den Figuren selber. Es ist also auch noch eine relativ junge Gesellschaft. Vermutlich zumindest wird es gegen Ende der Geschichte des ersten Buches so ein bisschen klar, dass das eine erste Generation ist, weil eine zweite plötzlich nachkommt. Verschiedene Figuren entwickeln sich weiter. Es gibt so den Medizinmann oder den Tüftlein der ganzen Gruppe, den Gabanzo, der so der Wissenschaftler, der dieses Stammes ist, man muss eigentlich fast schon Stamm sagen, Mr. Spuk ist so ein bisschen der Anführer dieser Kaulanzer-Armee. Und das ist also schon auch eine relativ abstruse Situation, in der sich die Figuren da befinden. Und man kann es wenig festmachen, was es in der Realität gibt. Und das macht die Geschichte sehr interessant und wenig greifbar. Und das hat mich amüsiert und auch verwirrt zugleich und deswegen auch fasziniert, eben weil das eine Comic-Reihe gewesen ist oder ist, das hatte ich so noch nicht gelesen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so spannend. Ich empfehle das allen Leuten, die mit dem Medium Comic vielleicht einen Schritt weitergehen möchten und sagen möchten, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dieses sequentielle Erzählen in den Superheldengeschichten und auch so diese Doppelung, die ich eben angesprochen habe, so Dinge eigentlich doppelt sehen zu müssen, die man gerade im Text gelesen hat, dann nochmal im Bild wiederholt zu sehen, das passiert hier nicht. Also klar, beides beschreibt einander und man hat auch so ein bisschen so ein Enzyklopädisches, was Lexikonartiges, was hier passiert, weil man entdeckt die Welt und natürlich hat man dann ein Stück weit so eine Figur macht was und dann auch die Erklärung dazu. Aber das braucht man auch, um im Ansatz überhaupt zu verstehen, was hier passiert. Weil die halt diese Bohnenwelt so komplett anders funktioniert als alles, was menschlich greifbar ist und zum Teil pflanzlich oder eben auch so ein bisschen mikroorganismisch. Organismen, die sind ja bakteriell. Was habe ich denn heute für Sprachfindungsprobleme? Das ist ja Wortfindungsprobleme, das ist ja furchtbar. Ne? Also man kann es so ein bisschen mit, also es ist das Innere des Körpers, man kann es ein bisschen damit vergleichen. Und wenn man es war mal das Leben kennt, es gibt so Dinge, die sind da ganz ähnlich. Also so kleine Figuren, die so untereinander Nahrungsstoffe, Nährstoffe eben austauschen und dann symbiotisch miteinander in arbeiten und im Grunde genommen Symbole sind für Vorgänge im Körper. Das passt hier schon auch, aber auf der anderen Seite hat es was was Proletarisches, also dass eben auch so, ja, wir sind die arbeitende Bevölkerung, wir sorgen dafür, dass wir was zu essen haben. Das wird ja auch manchmal angesprochen, das sind ja die Prols. Aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich eher vielleicht auch so eine kommunistische Gemeinschaft, weil die den Kram, den sie da im Ernten auch teilen untereinander und auch ohne dafür bezahlt zu werden. Also das ist auch nicht so, wo man das Gefühl hat, das ist auf jeden Fall nicht kapitalistisch in irgendeiner Art und Weise gemeint, sondern also weil keiner was davon hat. Also es ist kein finanzieller Gewinn in dem Sinne und auch kein Gewinn am Status oder sowas, kein Statusgewinn, den man durch eine gute Leistung hat. Im Gegenteil, es gibt Künstler, es gibt Musiker in dieser Gesellschaft, die nicht arbeiten gehen und trotzdem mitversorgt werden, ganz selbstverständlich mitversorgt werden, die von der Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen skeptisch beäugt werden, aber wo nicht in einer Sekunde in Frage gestellt wird, dass sie mitversorgt werden. Und das hat schon so ein bisschen so einen kleinen, auf der einen Seite ein sehr proletarisches, ein proletarier Arbeiten. Es ist gut gewesen, ich glaube, ich bin ausgequatscht. Lest es, wenn ihr was anderes lesen wollt als Superhelden-Comics oder als die 0815, weiß ich nicht, Knackshefte oder sowas. Es ist was komplett anderes. Es hat derbe Spaß gemacht. Und ich hatte das lange nicht mehr gehabt, dass ich einen Comic zum Kacken mit aufs Klo genommen habe. Das habe ich mit dem hier gemacht. Und weil ich es einfach nicht aus der Hand lesen konnte. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Gut, das war's für mich von mir für heute. Ist ja auch zeitlich mal wieder gut gewesen. Ihr hört mich diesen Monat nochmal solo wieder in der ersten Sendung Anime at Nerd und in zwei weiteren Sendungen, die wir schon terminiert haben. Ich glaube, ich mache jetzt keine Nerd Programmvorschau, weil ich selber noch gar nicht geplant habe, was passiert. Das ist einfach momentan noch gar nicht so richtig raus. In jedem Fall wünsche ich euch eine schöne Zeit und auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Auphonic-Credits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Während hier neben mir der Rechner gerade ausgegangen ist, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn der Bildschirm aus ist. Ich bin so ein bisschen paranoid, wenn ich nicht sehe, dass was aufgenommen wird. Das ist ganz schlimm. Ich muss das immer sehen. Na, funktioniert noch alles, ja.